Kapitel 15. Für ein paar Sekunden starrte Samuel auf die Sphäre des Glückes. Seine Gedanken überschlugen sich und eine hoffnungsvolle Freude machte sich in jedem Winkel seines Verstandes breit. Er könnte vor Freudenfeuer jubeln und lachen, aber ein plötzlich durch seinen Kopf hämmernder Gedanke machte ihn erneut Sorge. Motor, er ist doch nicht... Noch bevor er diesen Gedanken zu Ende gedacht hatte, sprintete er zum Kraterrand hin. Motos regungsloser Körper lag genau im tiefsten Punkt der steil abfallenden Wölbung und Samuel stieg ruckzuck den Abhang hinab. Motto, Motto! Rief er besorgt, während er neben Moto in die Hocke ging. Moto lag in Fötushaltung, zusammengekauert auf der Seite und reagierte immer noch nicht. Erst als Samuel an seinem Arm rüttelte, stöhnte er kurz auf und drehte sich dann auf den Rücken, wo er wieder bewegungslos liegen blieb. Hey, nicht wieder einschlafen! Hä, was? Stöhnte Moto leise vor sich hin und zog flimmernd seine Augenlider hoch. Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Was ist denn passiert? Du hast es geschafft! Jetzt endlich wird alles wieder gut. Der ewige Frieden und unbegrenzte Gerechtigkeit. Was habe ich geschafft? Sieh doch nur, bat Samuel und zeigte in den Himmel empor zu dem leuchtenden Ring. Die Sphäre des Glücks. Und was bedeutet das? Jetzt geht es nicht mehr nur um Geld und Macht. Endlich vergessen die Menschen diese primitiven Gefühle wie Neid und Gier. Die Sphäre des Glücks, sie ist unser aller Gewissen, unser aller innere Stimme, die uns leitet und das reine Gute in den Menschen wieder zum Vorschein holt. Von nun ab an herrscht eine utopische Welt, wie wir sie uns nicht mal in unseren kühnsten Träumen vorstellen könnten. Nie wieder Krieg, Ungerechtigkeit, Leid oder Wahn. Es wird keine Regierung mehr vonnöten sein, da sie eine mentale Regierung aller Lebewesen verkörpert. Eine Regierung ohne Politiker, ohne Beamte, weil jedes über ein Bewusstsein verfügendes Lebewesen diese nun darstellt. Utopie? Das habe ich aber schon öfters gehört. Und überhaupt, wenn sie uns leitet, sperrt sie uns dann nicht auch ein? Jein. Sie ist ein kollektives Bewusstsein und zu einem gewissen Teil verliert jeder ein Stück seiner Individualität. Aber dies ist die einzige Möglichkeit, sonst herrscht wie vorher ein Chaos. Nur wenn man die Extreme eliminiert und einen gewissen Standard schafft, ist eine sorgenlose oder jedenfalls in allen Beziehungen gerechte Welt möglich. Das ist doch ein goldener Käfig. Wir verlieren unsere Freiheit. Wir können nichts verlieren, was wir nicht besitzen, Moto. Dieser goldene Käfig ist immer noch besser als eine Welt voller Krieg und Menschen, die rücksichtslos ihren Planeten wie Dreck behandeln, die erst etwas vermissen, wenn es schon Geschichte ist, die versuchen, alles immer nur effizienter zu gestalten, nur um noch mehr Geld anzuscheffeln. Du hast es doch selbst gesehen, Moto. Einige haben prunkvolle Villen, sogar mehrere, und einige leben an der Armutsgrenze oder sogar weit darunter. Manche leben ein Leben, welches sie hassen, und manche ein Leben, das so bequem ist, dass sie gar nicht wissen, wie gut es ihnen geht, geschweige denn, dass sie es wirklich wertschätzen zu wissen. Meist sind diese Leute sogar noch so dreist, zu behaupten, dass sie ja das Recht auf solch ein Leben hätten. Sie haben ja hart dafür gearbeitet, aber genau das ist ein egoistisches und äußerst primitives Gedankengut. Diese Extreme wird es von nun an nicht mehr geben. Ich weiß nicht, Samuel, das hört sich alles viel zu einfach an. Du musst nicht immer alles so negativ betrachten. Hör doch nur, es ist völlig ruhig. Niemand ist am Kämpfen. Komm, Moto, lass uns diese neue Welt gemeinsam betreten. Samuel hielt ihm die Hand hin und half ihm wieder auf die Beine. Es herrschte tatsächlich eine Totenstille und sogar der Regen hatte aufgehört. Die ersten Lichtstrahlen seit Stunden brachen durch die dunklen Wolken hindurch und wärmten ihre Haut, aber trotzdem flog immer noch die Stimme des Zweifels durch seinen Kopf. Er horchte in sich hinein auf der Suche nach diesem leitenden Gefühl, aber fühlte nichts, außer diesem dumpfen Schmerz einer Beule am Hinterkopf. Gemeinsam stiegen sie den verschlammten Abhang hinauf und lugten über den Kraterrand. Von dem ursprünglichen 20-Mann-Trupp war noch ungefähr die Hälfte übrig und die standen direkt vor ihnen. Ihre Gesichter waren völlig emotionslos und das grüne Leuchten der Schläuche war verschwunden. »Was ist mit denen los?«, fragte Moto und starrte auf die regungslosen Mana-Krieger. »Vielleicht schlafen sie ja.« »Schlafen?« »Ja, geh und schau mal nach.« »Was? Wieso denn ich? Du bist doch der Unsterbliche von uns.« »Jetzt mach schon«, befahl Samuel schroff, worauf Moto lautstark protestieren wollte, aber er hielt inne. Es würde nur wieder darin enden, dass der Alte die beleidigte Leberwurst spielt, und das wäre für niemanden von Nutzen. »Unsterblich und trotzdem solch ein Feigling«, dachte Moto, kletterte am Kraterrand hinauf auf die zerberstete Straße. Seine Hände schwitzten, ausgelöst durch die erhöhte Frequenz, mit der sein Blut durch die Adern strömte. Seine gesamte Konzentration lag auf dem Trupp vor sich. Vorsichtig tapste er einige Schritte näher, jederzeit bereit, in Sicherheit zu springen. Dann stoppte er und wartete einen Augenblick ab. Die Magier standen wie zu Eis erstarrt einfach da. Sie zuckten nicht einmal mit den Wimpern und ihre Glieder und Waffen hingen schlaff nach unten. »Hallo? Hallo!« rief Moto und als sie immer noch nicht agierten, bewegte er seine Hand vor den Augen eines Schwertmagiers hin und her. Nichts passierte und Moto wandte sich verwehrt zu Samuel, als er die Soldaten auf der anderen Seite bemerkte. Sie waren ebenfalls völlig bewegungsunfähig. »Was ist hier nur los? Sag es mir!« »Ich weiß es nicht«, antwortete der Alte mit dunkler Stimme, als er eine Bewegung registrierte. »Moto, Vorsicht!« Erschrocken drehte Moto sich wieder um und sah die Klinge des Schwertmagiers über dessen Kopf in der Sonne aufglitzern. Sein Bein zuckte schon. Er wollte nach hinten springen, als er sah, wie eine zackige Axt auf den Schwertmagier zurauschte und Kopf und Schulter trennte. Eine rote Fontäne sprudelte aus dem offenen Hals und der führungslose Körper zuckte mit Armen und Beinen, bis er nach vorne direkt in Motos Arme kippte. Das Blut spritzte ihm ins Gesicht und ein starkes Ekelgefühl versetzte ihn in Panik. Er drückte den leblosen Körper von sich und tapste einen Schritt zurück, als er den Halt verlor, nur noch auf den Zehenspitzen stand und mit wedelnden Armen sein Gleichgewicht zu halten versuchte. Doch es half nichts. Die Kante des Kraters fing an zu bröckeln und als der Schutt abrutschte, fiel er rückwärts in die Tiefe. Ein heftiger Schmerz durchwanderte seinen Rücken und ließ ihn zusammenzucken. Für einen kurzen Moment drohte ihm die Ohnmacht, aber Samuel war sofort zur Stelle und half ihm wieder auf. Trotzdem fühlte er sich immer noch benebelt und schwach, aber das aufgeregte Geschrei 2 Meter über ihnen holte ihn knallhart in die Realität zurück. »Was zum Teufel passiert hier?« rief er, da man durch den Lärm der Maschinengewehre und dem Geschrei kaum das eigene Gesprochene hörte. »Ich weiß es nicht«, stammelte Samuel so leise vor sich hin, dass Moto kein Wort verstand. »Das darf nicht sein! Die Utopie! Das ist das Ende, die Endzeit!« schrie er dann plötzlich, während er Moto an der Schulter packte und wie vom Wahn infiziert durchschüttelte. Der versuchte Samuel zu beruhigen, aber als er die Enttäuschung und die Verzweiflung in Samuels Augen aufblitzen sah, wusste er, dass nichts, was er sagen könnte, etwas nützen würde. Samuel ließ ihn wieder los und kletterte wie wild geworden den Kraterrand hinauf. »Ihr Primitivlinge, hört auf zu kämpfen! Es ist Frieden, hört ihr!« schrie er, während er den Abhang hinaufkraxelte. Und als wenn alle auf seine Worte gehört hätten, wurde es ganz still. Verwundert hielt Samuel an, um zu lauschen, aber es war immer noch nicht zu hören. Die erneut aufflammende Hoffnung wurde schon im Keim erstickt, als mehrere hauchdünne Bächlein an der sich rot verfärbenden Erde in den Krater hineinflossen. Ihm schwärmte Übles, und als er über den Kraterrand schaute, sah er die von Leichen und Blutlachen übersäte Straße. »Was siehst du?« »Sie sind alle tot.« Eilig kletterte Moto hinterher. »Alle?« faselte er mehrere Male vor Unglaubwürdigkeit vor sich hin, als er dann auch die toten Soldaten vor ihnen sah. Er schaute hinter sich. Auch die Mana-Krieger bildeten nun noch ein großflächiges Blutbad mit Inseln aus Rümpfen, Extremitäten und Eingeweiden. Von dem Anblick wurde ihm ganz übel und er musste sich abwenden. Geht's wieder? Was geht hier bitte ab, Mann? Erklär's mir. Ehrlich, ich weiß es nicht. Es scheint, als wenn sie alle durchgedreht wären. Schau nur, die Soldaten wurden erschossen. Du meinst, sie haben sich gegenseitig umgebracht? Genau. Als der Schwertmagier dich angriff, wurde er auch von einem anderen Magier getötet. Das war bestimmt dieses scheiß Ding da oben. Nein, denn dann müssten wir doch ebenfalls durchdrehen. Oder fühlst du dich irgendwie seltsam? Können wir nicht einfach von hier verschwinden? Und so einfach aufgeben? Einfach alles dem Lauf der Dinge überlassen? Vielleicht soll es ja so sein. Woher willst du wissen, dass dies nicht zu irgendeinem übergeordneten Plan gehört, den wir niemals verstehen werden oder sollen? Aber willst du Uron alles einfach so überlassen? Er wird alles auf dieser Welt töten. Auch wenn dem so ist, bin ich nicht der, der ihn aufhalten kann. Ich suche jetzt Nani und verschwinde von hier. Warte! Villa Glücksburg liegt inmitten des eroberten Gebietes. Dort wird es von Mana-Kriegern nur so wimmeln. Das interessierte Moto herzlich wenig. Denn seitdem sie Lyra Corum betreten hatten, plagte ihn die Frage, wie es ihr wohl geht. Vielleicht ist sie verletzt und das würde er sich niemals verzeihen können. Villa Glücksburg, eine riesige Ruine mit baumstammdicker, jetzt zerstörter Ummauerung, die die mittlerweile vierspurige Teerstraße wie ein Keil in zwei Hälften trennte. Moto, gefolgt von Samuel, war den Pflasterweg entlang gelaufen, bis dieser auf die vierspurige Straße abknickte. »Das dort hinten muss sie sein«, rief Moto und zeigte auf den gewaltigen Schuttberg. »Die ist, ja, vollständig zerstört«, sprach der Greis und stockte mehrere Male, um nach Luft zu schnappen. Die ihn verlassende Kraft zwang ihn zum Abbremsen, während Moto, rasend vor Sorge um Nani, weitersprintete. »Schalte doch mal deinen Verstand ein! Wenn sie dort wirklich ist, muss sie tot sein!« Moto wurde langsamer und kam dann ganz zum Stehen. »Du hast recht.« »Lass den Kopf nicht hängen. Sie ist bestimmt schon geflohen.« »Ich hoffe nur, dass du dich nicht irrst.« Als er mit den Lippen den salzigen Geschmack einer Träne erfasste, wollte er sich zum Altern wenden, um sich schluchzend seine Trauergefühle vom Leib zu weinen. Aber in diesem Augenblick wandelte sich alles um 180 Grad in ihm. Im äußeren Bereich seines Sichtfeldes bemerkte er eine Person, und obwohl er sich in keinerlei Weise über dessen Identität im Klaren war, reichte der brennende Hoffnungsschimmer, um ihn explosionsartig losrennen zu lassen. »Nani?« schrie er dem Mädchen zu, aber es kam keine Antwort zurück. Sie kauerte mit dem Rücken an einem noch stehenden Mauerstück auf dem Boden. Ihre Beine hatte sie an sich herangezogen und mit den Armen umklammert. Ihr schwarzer Schopf lag in den Armen und wippte leicht auf und ab. Ein leises, dumpfes Schluchzen drang durch die Luftpolster des blauen Pullovers hindurch und als Moto dieses vernahm, kniete er sich zu ihr hinunter, um mitfühlend mit seiner Hand ihren Hinterkopf zu streicheln. So nah war er noch nie bei ihr gewesen. Er spürte ihr weiches, lockiges Haar und roch einen angenehm süßlichen Geruch, der eine innere, alle Innereien und alle Zellen wärmende Energie freisetzte. Es war das Gefühl, das den logischen Verstand neutralisierte und eine Woge aus verschiedensten Emotionen, Gerüchen und Erinnerungen hervorrief. Er griff nach ihren Arm, denn er war so sehr von der temperamentvollen Liebe gepackt, dass sein einziger, sehnlichster Wunsch es war, sie anzufassen. Dann hob sie ihren Kopf an und ihr verweintes Gesicht kam zum Vorschein. Er versank förmlich in ihren geröteten Augen, in denen etwas seltsam Boshaftes lag. Ihr Blick war so starr und durchlöchernd, dass Moto vor Schreck fast zurückgestolpert wäre. Ihre Lippen waren fest zusammengepresst, die Mundwinkel weit nach unten gezogen und auch die übliche Mimik strahlte reinste Feindseligkeit aus, so wie er es noch nie gesehen hatte. Plötzlich fletschte sie wie ein angriffslustiges Raubtier die Zähne und im nächsten Augenblick sprang sie überraschend auf. Völlig hysterisch wirbelte sie auf Moto zu, kratzte, schlug und biss nach ihm. »Hey, was soll das?« schrie Moto energisch, aber sie zuckte nicht einmal mit der Wimper und kämpfte gnadenlos weiter, als Moto sie genervt an den Oberarmen packte und festhielt. Mit aller Kraft versuchte sie, sich zu befreien, das Mote immer fester zudrücken musste. »Was ist denn nur los mit dir?« schrie er sie erneut an, worauf sie ihm einen heftig zornigen Blick zuwarf und als Antwort fungierend ihm ins Gesicht spuckte. Seine Verwirrung schlug in Wut um und er schubste sie von sich, dass sie stolpernd nach hinten gegen die Mauer stieß. Ihr Kopf knallte gegen den harten Stein, worauf ihr Körper bewusstlos zusammenbrach. Voller Entsetzen starrte Moto die bewegungslose Nani an und bereute sofort seine Tat. Er wollte ihr überhaupt nicht wehtun, aber der kurze Augenblick des Zornes hatte alle mentalen Fesseln gelockert. Was habe ich getan?« fragte er stotternd sich selbst. Samuel ging vor ihrem bewusstlosen Leib in die Hocke und suchte nach ihrem Puls. »Ist sie...« Samuel schüttelte leicht mit dem Kopf und stand wieder auf. »Wird sie es überleben?« Ratlosigkeit stand dem Alten ins Gesicht geschrieben. Sich am Hinterkopf kratzend, überlegte er einen Augenblick. »Ich bin kein Arzt, aber den könnte sie wohl brauchen.« »Was habe ich nur getan?« »Ey, beruhig dich doch!« Aber Moto konnte und wollte sich auch gar nicht beruhigen. »Beruhigen? Sie ist ohnmächtig!« »Und das ist auch besser so. Denk nur daran, wie abgetickt sie vorher war.« »Dafür kann sie doch nichts. Das liegt bestimmt an dieser von dir so gelobten Sphäre.« »Aber wie, Moto, wie? Der einzige Gedanke, der mir in den Sinn kommt, ist, dass deine Fähigkeit irgendwie darauf Einfluss genommen hat.« »Also bin ich mal wieder an allen schuld.« »Was? Nein. Es ist nur eine vage Vermutung, ohne jeglichen Beweis.« Moto antwortete nur mit einem leisen Brummen, drehte sich dann genervt um und verschränkte die Arme. »Seitdem dieses Ding da ist, spielen alle verrückt. Wie kannst du da behaupten, dass es nicht meine Schuld sei?« »Aber du...« begann der Alte zu formulieren, da unterbrach ihn ein entferntes, plötzlich aufdonnerndes Grummeln. Verwundert wanderten ihre Blicke die Straße zurück, über die roten Dachpfannen der Reihenhäuser hinweg, bis ihre Blicke an mehreren Rauchsäulen haften blieben. Es waren drei an der Zahl. Sie schossen hoch in den Himmel und lösten sich nach wenigen Sekunden auf, um als leichter, mit bloßem Auge kaum erkennbaren Ascheregen niederzugehen. Dieses passierte nach kurzer Zeit wieder und wieder, und immer vorausgehend war dieses furchteinflößende Grummeln zu hören, ja sogar mit den Füßen zu spüren. »Was ist das?« »Rauchsäulen.« »Das weiß ich doch selbst.« »Ich meine, warum?« »Das kann ich dir nicht sagen«, antwortete Samuel in Gedanken versunken, als Moto plötzlich loslief. »Hey, was hast du denn jetzt schon wieder vor? Herausfinden, was da los ist«, antwortete Moto wieder langsamer werdend. »Und Nani willst du einfach so zurücklassen?« Moto zuckte in sich zusammen. Samuels Worte hatten wie ein Dolch sein Herz durchbohrt und genau den wunden Punkt getroffen. Zurücklassen wollte er sie sicherlich nicht, doch er wusste auch, dass ihnen die Hände gebunden waren. Er konnte ihr nicht helfen und musste unbedingt herausfinden, was in der Ferne vor sich ging. »Ich bin mir sicher, dass sie es überleben wird«, erklärte er Samuel, aber gleichzeitig auch sich selbst. Denn nur indem er sich dies selbst einredete, konnte er genügend Mumm zusammenkratzen, um weiterzulaufen und nicht einfach abzuwarten, was passiert, oder gar zu fliehen. Für einen Moment folgte Samuel grübelnd Moto mit dem Auge, bis er sich zu der bewusstlosen Nani umdrehte, kurz überlegte, ob er sie nicht irgendwie mitnehmen solle, den Gedanken aber sofort wieder verwarf und Moto Joe, so schnell sein müder Körper vermochte, folgte. Sie hatten sich schon mehrere Blocks von der Villa Glücksburg entfernt, in die Richtung, aus der sie auch gekommen waren. Inzwischen hatte Samuel Moto eingeholt. Sie liefen nicht mehr, stattdessen gingen, schlichen sie fast schon vorsichtig die Straße entlang. Das Grummeln war lauter geworden und eine kräftige Brise war aufgekommen. Etwas Seltsames lag in der Luft und Moto hatte das verfängliche Gefühl, dass das Grummeln näher zu kommen schien. Die Angst schlich in sein Herz und obwohl er Widerstand leistete und am liebsten das Gefühl einfach abschalten würde, infizierte sie ihn wie ein Virus. Die ihn assimilierende Angst hatte Zerstreuung und schnelles Atmen zur Folge, doch je mehr sich die Lunge mit dem gasförmigen Meer füllte, desto schwerer fiel ihm das Atmen. Nicht, dass er noch Luft schnappen musste, aber die Luft war ungeheuerlich dünn und nach ein paar Sekunden wurde ihm so schwindelig, dass er sich an der Mauer eines zweistöckigen Geschäftes abstützen musste. Sein Geist kämpfte, verwundert über das Passierte, gegen an, und er glaubte schon, er würde sich das alles nur einbilden. Aber als er aufschaute, sah er den Alten vor sich, der sich keuchend an dem Schaufenster anlehnte. »Was passiert hier?« wollte Moto fragen, aber er konnte nur unverständliche Laute von sich geben. Er hatte kaum noch genügend Kraft, sich auf den Beinen zu halten, und die fast schon orkanstarke Luftströmung drückte ihn gegen die Wand. Er wollte, er musste fliehen, aber seine Beine reagierten nicht auf seine Befehle, als er plötzlich einen Druck am Rücken spürte und auf die Straße geschleudert wurde. Ein paar Sekunden blieb er regungslos liegen. In seinem Kopf spürte er einen pochenden Schmerz, gefolgt von einer alles überwinden wollenden Müdigkeit. Nur mit letzter Kraft konnte er sich ein wenig aufrichten und nach hinten schauern. Aber er war umgeben von einer dichten Staubwolke, die ihn kaum die Hand vor Augen sehen ließ und die seine Angst ins Unermessliche trieb. Zudem war das Grummeln mittlerweile eher ein Beben und gefährlich nah. Es passierte ruckartig und Moto wäre fast nach vorne mitgerissen worden, als der Wind schlagartig stärker wurde und den Staub mit sich riss. Es wurde wieder klarer und nach 2, vielleicht 3 Sekunden starrte er auf das nicht mehr vorhandene Geschäft. Das Gebäude hatte sich buchstäblich in Rauch aufgelöst und an dessen Stelle schwebte jetzt eine große Kugel. Moto wollte es erst gar nicht glauben. Sofort war ihm die Sphäre des Glücks wieder eingefallen, aber dieses Objekt war viel größer und so tief schwarz, dass es aussah, als wenn es nur ein Loch in der Landschaft wäre. Trotzdem war Moto sich sicher, dass es etwas damit zu tun haben musste. Es war zwar kaum zu sehen, aber das seltsame Nichts glitt langsam über den Boden durch die Luft und hinterließ eine Schneise der Zerstörung. Ein Graben, der sich wie ein totes Flussbett durch die Stadt schlängelte. Plötzlich zitterte die Erde erneut. Ein weiteres Gebäude brach in sich zusammen und versank in seiner eigenen Schuttwolke. Dann bemerkte Moto es. Die dunkle Kugel zog alles an sich. Die Pflastersteine, die Mauersteine sowie Türen, Fenster und Möbel wirbelten spiralförmig um die Kugel herum, bis sie im Zentrum einfach verschlungen wurden. Selbst die Luft und sogar das Licht schienen nur Sklaven ihrer immens hohen Anziehungskraft zu sein. Als Moto das bewusst wurde, schrien sämtliche Alarmsirenen in ihm auf. Flucht, das war sein einziger Gedanke. Mit aller Kraft versuchte er sich aufzurappeln, aber schon nach kurzer Zeit brach er wieder zusammen. Es war zwecklos. Für einen erneuten Versuch hatte er keine Kraft mehr und er merkte, dass er so langsam immer tiefer in die Welt der Träume abglitt. Er wehrte sich, kämpfte gegen an und schrie um Hilfe flehend nach Samuel und dann nach irgendjemanden, aber es kam keine Rettung. Es ist aus, dachte er, und im nächsten Moment wurde sein Körper zum allesfressenden Nichts gezogen. Aber zu dieser Zeit war Moto schon nicht mehr bei Bewusstsein.